Morning again. Guten Morgen, einmal mehr. No, I like this aspect of grace. Weißt du, ich liebe diesen Aspekt der Gnade. Grace takes the sting out of my daily shortcomings. Gnade nimmt den Stachel weg von meinen täglichen Mängeln. You know, every day, or I mean, you shouldn't really fail every day, but when I say daily shortcomings, I basically mean of the mistake that you make, you know. Weißt du, jeden Tag, du sollst es nicht jeden Tag versagen. Wenn ich von Mängeln spreche, meine ich deine täglichen Fehler, die du machst. So it is beautiful to understand that without grace, whenever I mess up, it has, you know, this sting to it, this bite to it. Es ist also schön zu sehen, dass wenn ich es ohne Gnade vermassle, dann bleibt dieser Stachel zurück. But once I join grace to the truth, wenn ich Gnade zur Wahrheit hinzufüge, this terrible sense of deep pain that comes with facing the truth is not here anymore. Ist dieses schreckliche Gefühl von Schmerz, das mit der Wahrheit kommt, nicht mehr da. So look what the Bible says in Psalms chapter 68, verse 15. Schau, was die Bibel in Psalm 86, Vers 15 sagt. This is a scripture that we all should meditate upon all the time. Das ist eine Schriftstelle, über die wir alle jederzeit meditieren sollten. But you, O Lord, are a God full of compassion. You are gracious, long-suffering, and you are abundant in grace and truth. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Wahrheit. God is full of grace and truth. Gott ist voller Gnade und Wahrheit. So once we understand the amazing nature and kindness of our God, sobald wir die wunderbare Natur und Liebenswürdigkeit unseres Gottes verstehen, then what's going to happen? We're not scared of the truth because we always add it with grace. Was passiert dann? Wir fürchten uns nicht vor der Wahrheit, weil uns immer Gnade dazugefügt wird. Look what the Bible says in Hebrews chapter 5 verse 14. Schau, was die Bibel in Hebräer 5, 14 sagt. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Now I'm going to give you the third aspect. Jetzt gebe ich dir den dritten Aspekt. Because remember, I've said grace and truth. Erinnere dich, ich sagte Gnade und Wahrheit. But do you remember in the very beginning when we started this devotional? Aber ganz am Anfang dieser Serie, what did we say? Was sagten wir? I said you need three things in order to spiritually truly mature. Ich sagte, wir brauchen drei Dinge, um geistlich zu reifen. So now I'm going to give you the third thing. Nun gebe ich dir den dritten Aspekt. Look what Hebrews chapter 5 verse 14. Schau, was die Bibel in Hebräer 5, 14 sagt. It says, but solid food belongs to those who are full of age, who are full age, that is, those by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. So here, the first thing that Hebrews is telling us are those who are full age. Hebräer sagt uns als erstes für Erwachsene. The meaning of full age is very clear. It means to come to maturity. Die Bedeutung von für Erwachsene ist ganz klar. Es heißt zu Reife gelangen. So, Paul, which I believe wrote Hebrew, Paulus, der glaube ich den Hebräerbrief geschrieben hat, he is saying that the way to come to true maturity is how. Sagt, dass der Weg zu wahrer Reife wie verläuft? By reason of use have the senses exercised to discern both good and evil. Die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. I like how the Portuguese Bible says it, through practice. Mir gefällt es, wie es im Portugiesischen heißt, durch das Praktizieren. That's exactly what it means by reason of use. Das bedeutet infolge der Gewöhnung geübter Sinne. What's the third element? Was ist also das dritte Element? Time. Zeit. You need grace. You need truth. But you need time. Du brauchst Gnade, du brauchst Wahrheit, aber du brauchst Zeit. See, as we practice and allow grace and truth to work in our lives constantly. Siehst du, wenn wir es praktizieren und erlauben, dass Gnade und Wahrheit ständig in unserem Leben arbeiten, we constantly reifen wir ständig heran. You don't mature by listening to the best sermon. Du reifst nicht, indem du die beste Predigt hörst. You don't mature by hearing the best preacher. Du reifst nicht, wenn du dem besten Prediger zuhörst. You do mature when you give grace and truth the time to work in your life. Du reifst, wenn du der Gnade und Wahrheit die Zeit gibst, in deinem Leben zu arbeiten. You know, I love how the Bible actually talks. Weißt du, es gefällt mir, wie die Bibel beschreibt. About the different stages of maturity in the Christian life. Wie die verschiedenen Phasen des christlichen Lebens sind. You know, it is for me, it's a very sad thing. Für mich ist es sehr traurig zu sehen. You see that people have been Christians for decades and there is no maturity. Dass Menschen, die seit Jahrzehnten Christen sind, keine Reife haben. And then the other sad thing that I see is that. Und das andere traurige ist. That Christians don't understand that grace and truth must work together and in time maturity will be a natural result. Dass Christen nicht verstehen, dass Gnade und Wahrheit zusammenarbeiten müssen. Und mit der Zeit wird christliche Reife ein natürliches Ergebnis sein. That's why we understand, deshalb verstehen wir, that even in our Christian experience, dass sogar in unserer christlichen Erfahrung maturity needs time. Reife ihre Zeit braucht. Always needs time. Sie braucht immer Zeit. But on the other hand, how much time it needs. Aber auf der anderen Seite, wie viel Zeit dafür notwendig ist. Depends how much you're willing to apply grace and truth in your. Hängt davon ab, wie sehr du bereit bist, Wahrheit und Gnade in deinem Leben anzuwenden. And then you watch people grow in maturity. Und dann siehst du Menschen, die geistlich reifen. Give you practical. Ich gebe dir ein praktisches Beispiel. We are in the second year of our school of the prophetic and supernatural. Wir sind im zweiten Jahr unserer Schule des prophetischen und übernatürlichen. You know what? Last year at our graduation. Letztes Jahr in unserem Abschluss. I never remember having cried so much in such a short time. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so viel in so kurzer Zeit geweint zu haben. Friday, Saturday, Sunday, I cried so much. I left the graduation with a headache. Freitag, Samstag, Sonntag, ich habe so viel geweint. Ich habe die Abschlussfeier mit Kopfschmerzen verlassen. I had a headache because I've wept so. Kopfschmerzen, weil ich so viel weinte. Do you know why I cried? Weißt so du, warum ich so viel weinte? Because I watched how over a period of 1 year, person after person after person has matured in a way that some other people don't mature in. Weil ich gesehen habe, wie innerhalb eines Jahres so viele Menschen gereift sind, wo andere Menschen 10 Jahre dafür brauchen. It was so amazing and so beautiful. Es war so erstaunlich und schön. Now that you've understood grace. Jetzt, wo du Gnade und Wahrheit verstanden hast, add füge Zeit hinzu. As you learn to practice and walk in this, wenn du lernst, das zu praktizieren und darin zu leben, you will become a mature wirst Christian. Du ein reifer Christ werden. Tomorrow we continue. Morgen geht's weiter.